Zunächst Günter Bialas, Moments Musicaux 3 für Klarinette, Violoncello und Klavier. Mit Jörg Wittmann Klarinette, David Adorian Violoncello und Anna Gurari am Klavier. Thank you. Günter Bialas, Moments Musicaux 3 für Klarinette, Violoncello und Klavier. Es musizierten Jörg Wiedmann, Klarinette, David Adorian, Violoncello und Anna Gurari am Klavier. Das war ein Mitschnitt aus dem Jahr 1997 aus dem Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Als nächstes hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 Minas Bourboudakis, Archegonon für Schlagzeug und großes Orchester. Mit Peter Sadlo am Schlagzeug und dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Die Leitung hat Tito Ceccarini.

Archegonon für Schlagzeug und großes Orchester von Minas Bourboudakis. Mit Peter Sadlow Schlagzeug und dem Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI unter der Leitung von Tito Ceccherini. Jörg Wiedmann vorhin schon bei uns als Instrumentalist, jetzt als Komponist. Seine freien Stücke für Kammerorchester. In einer Aufnahme mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung des Komponisten. Freie Stücke für Kammerorchester von Jörg Widmann mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung des Komponisten in einem Konzertmitschnitt von 2023 aus dem Münchner Prinzregententheater. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einer Komposition von Wilfried Hiller. Schöpfung, ein klingendes Mosaik mit den Teilen Urwirbel, Licht und Finsternis, Schöpfungsmosaik, Brunnen des Lebens, das Tor und Epilog, das Geheimnis. Wir hören in dieser Aufnahme aus St. Sebald in Nürnberg die Sinfoniker und das Ensemble Dramaturgia mit Takuya Taniguchi, Thomas Sporer, Karl Amadeus Hiller, Odaiko, Franziska Strohmeier, Violine, Irmgard Koschawski, Harfe und Berno Scharpf, Celesta. Wir zahlt. In dir ruht wird eins. Aus der Fülle des Lebens tief fällt, aus funkelnden Splittern ein Bild. Thank you. Von aller Bitte

es gut werde. Und du abwischst alle Tränen und kein Geschrei mehr sein wird. Noch Leid, noch Tod. Schöpfung, ein klingendes Mosaik von Wilfried Hiller mit den Sinfonikern und dem Ensemble Dramaturgia sowie Franziska Strohmeier, Violine, Irmgard Gorschawski, Harfe und Berno Scharp, Celesta. Als nächstes von Eva Sindichakis, Ambivalenz für Viola und Klavier. Thank you. Das waren Julia Rebecca May, Viola und Arno Waschk am Klavier mit Ambivalenz von Eva Sindichakis.